Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Dort findet ihr weitere News und regelmäßig auch Comic-Reviews in Tweetlänge. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Ja, der Sommer geht ja nun langsam vorbei. War schon die ersten paar Tage wieder richtig schön, knackig kalt. Warum ich am Anfang dieser Sendung immer über das Wetter rede, weiß ich nicht. Aber ich habe mal gehört, das Wetter sei ein sehr guter Einstieg in ein Gespräch. Und eigentlich unterhalte ich mich ja nur mit mir selber die ganze Zeit. Also unterhalte ich mich mit mir selber um das Wetter. Und da weiß ich doch, wie das gewesen ist. Ich habe ganz schön gefroren die Tage, aber ich habe eine neue Jacke bekommen. Eine schicke und neue Klamotten und dies und das. Ich bin jetzt richtig, richtig gut angezogen. Na, muss sich ja auch lohnen, dass man jetzt arbeiten geht. Wie so ein Erwachsener. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren wunderbaren Ausgabe der Sendung mit dem Nerd. Nicht mit einer neuen Sendung mit dem Nerd, denn die alten sind ja auch immer noch interessant und können von euch angehört werden. Comics hören ja nicht auf zu existieren, nur weil ich einen neuen Podcast mache oder einen weiteren. Wer weiß das schon. Ich habe heute wieder mal ein paar Comics mitgebracht. Ich habe das Programm jetzt in den letzten paar Wochen immer so ein bisschen umgebaut, weil natürlich klar ist, dass das hier alles sich auch ein bisschen verändert und dies und das. Und man hat ja auch nicht immer Zeit, alles zu lesen, was man gerne möchte und so weiter und so fort. Aber ich denke, meine Auswahl dieses Mal ist auch wieder sehr bunt und abwechslungsreich. Da ist, glaube ich, für alle was dabei. Genau, ich habe heute ein amerikanisches Rezensionsexemplar mal bekommen, was ich auch selten bekomme, dass mich amerikanische Verlage ansprechen und schreiben und sagen, hey, willst du nicht mal was von uns lesen und vorstellen? Und in der Regel sage ich dann, klar, warum nicht? Und das habe ich auch dieses Mal getan. Aber der Rest ist dann, na, weitestgehend deutsch. Nicht ganz deutsch, nee, ein japanisch-amerikanisches haben wir noch dabei. Wir reden heute über Invasion from Planet WrestleTopia vom Verlag oder von den Produzenten. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Indie-Verlag. Suspicious Behavior Productions. Hat mich just gestern erreicht. Also einen Tag vor der Aufnahme gestern erreicht. Dann habe ich hier, ich glaube, das Ding, was durch alle Comic-Podcasts schon durchgereicht worden ist. Ich habe es mir jetzt auch endlich besorgt, nämlich Flixes Spirou in Berlin. Oder sagt man Spirou? Ich weiß es nicht. Dann habe ich den dicken Sammelband von Klaus Kornfields gesammeltem Elend Kranke Comics. Das ist was für Erwachsene. wieso Erwachsene, genau. Und aus dem Kase Verlag habe ich hier Super Mario Adventures. Ein Comic, / Manga, man weiß es nicht, über Super Mario und seine Freunde und nicht Freunde und hast du nicht gesehen. Das dann eben auch heute im Laufe der Sendung. Und dann habe ich noch die Nerd Commendations und auch die Nerd Programmvorschau darf heute nicht fehlen. Damit ihr auch wisst, was in den nächsten Wochen hier bei uns los ist. Das war ja bisher immer nicht so ganz durchgeplant, aber tatsächlich, ja, man mag es kaum glauben, wir haben den Rest des Jahres verplant. Aber dafür auch, dazu dann auch mehr am Ende der Sendung. Ja, anfangen möchte ich allerdings mit einer kleinen Grußbotschaft, die ich bekommen habe, nämlich die liebe Auslandsschweizerin, Inlandsdeutsche, wie sie ist ja jetzt eingedeutscht tatsächlich, also lokalisiert praktisch, wie man hier im Comicbereich und im Filmbereich ja sagen würde. Und die war mit ihrem Freund, dem Kai, den ihr auch im Podstock Beitrag gehört habt, den Kai, das ist der Kai von der Lara. Die beiden waren im Urlaub, ich glaube, erst in Italien und dann sind die hochgefahren nach Estland oder so. Also die sind richtig unterwegs gewesen. Ich glaube, irgendwie auch von der Nordsee runter nach Italien und dann nach Estland, ganz keine Ahnung. Und ich weiß, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahme gemacht bekommen habe, mehr oder weniger, da waren sie in Italien und Lara sagt mir ja nicht mehr, wo sie in Urlaub fährt, gibt aber trotzdem damit an, dass sie an schönen Orten ist und dann sage ich, ja gut, fahr halt hin, ist ja schön, aber hört mal erstmal hier die Audiopostkarte, bitteschön. Hallo Steffen, du hast eine Audiopostkarte von der Lara und? Und mir. Ich soll jetzt Kai sagen, oder? Das wäre jetzt so einfach. Naja, vielleicht denkt er dann, ich hätte mehrere Freunde. Also vielleicht denkt er das sowieso schon. Ja. Kannst du mal deine Stimme verstellen, damit er das denkt? Hallo. Ich bin jemand anderes. Und wer bist du? Dein heimlicher Begleiter. Das war die falsche Stimme. Das ist anstrengend. Ernsthaft? Mehr kannst du nicht? Wir sind hier übrigens in Italien. Aber mehr weißt du auch nicht. Er ist nur hierhin gefahren. Wo sind wir? Mir wurde verboten, mehr zu erzählen. Ich musste eine NDA unterschreiben und ich werde schlimme Strafen büßen, wenn ich mich nicht daran halte. Das ist auch richtig so, weil Steffen, es interessiert dich doch sowieso nicht, wo wir genau sind. Wir sind an einem See. Und wir sehen Bäume. In einer Stadt. Naja, Stadt will ich das nicht nennen. Naja, schon mehr als ein Dörfchen. Ja, naja, es ist ein Touristentörfchen. Wir haben herausgefunden, dass hauptsächlich Österreicher und Schweizer hier sind. Haben wir Deutsche schon gesichtet? Vielleicht war noch Deutsch dabei. Man weiß das ja nie so genau. Sie sprechen deutschsprachig. Ja. Ja. Auf jeden Fall ein kleiner See. Es ist nicht der Lago Maggiore, sonst hätten wir nicht gesagt kleiner See. Und nein, es gibt mehr als einen See da oben in Italien. Und wir sehen Wald, wir sehen ein paar Häuser, die meisten sind irgendwelche Cafés oder Restaurants. Wir sehen sogar sehr viel Wald. Ja, erstaunlich viel Wald, auf Hügeln. Hier wachsen Berge. Das sind nicht Berge. Ja, für dich nicht. Sind groß gewordene Hügel. Mal lauf mal rauf, dann unterhalten wir uns nochmal. Ich habe Flipflops an. Ja, siehst du? Das könnte unschön werden. Auf jeden Fall sitzen wir hier gerade so am Rand des Sees auf einer, was ist das? Ist es eine Allee? Wo ist es nur einseitig Bäume? Ist es dann noch eine Allee? Das ist eine Steinbank. Ja, das auf der sitzen wir, aber... Das ist keine Allee. Fuck. Es ist nach deutscher Definition keine Allee, aber es sind so Alleebäume. Ist das korrekt? Ich weiß nicht, ob es nach... Implizierst du gerade, dass nach meiner Definition nach deutscher Definition ist, oder was? Etwa nicht. Du bist der einzige Deutsche hier. Zumindest es, es ist keine Allee, es ist einfach eine Baumreihe, die am Wasser gepflanzt ist. Okay, und jedenfalls ist ein Kanu auf uns zugekommen, also aufs Ufer zugekommen. Wir sitzen nicht direkt am Ufer, ein bisschen ist doch Platz dazwischen. Und da steigt gerade eine Familie aus, wie es ausschaut, mit einer kleiner Kind, Mädchen, ist der Ausdruck, den ich gesucht habe. Und jetzt heben sie gerade das Boot ans Ufer. Faszinierend. Und werfen die Paddel da rein. Das Boot ist rot. Ich habe ein rotes Gummiboot. Eigentlich ist es schwarz außen und rot innen. Ja, danke. Mach's doch kaputt. Er hätte es ja nicht nachprüfen können. Naja, auf jeden Fall ist es eher luftig. Das Wetter ist so um die Mitte 20 Grad. Und es war eine ziemliche Fahrt hierher, ne? Und was war das Problem? Ja, die Navigation war manchmal nicht so gut. Die von Google Maps, nicht die von mir. Von euch beiden. Ich kann nicht so viel, wenn sie keinen Kreisverkehr anzeigt. Wenn es sein sollte. Auf jeden Fall, wir haben ein paar unfreiwillige Schlenker machen müssen. Und ja. Oh, ich glaube, das ist eigentlich auch alles. Viel mehr gibt's nicht zu erzählen. Sind Menschen hier... Abfalleimer. Damit meinst du, also Menschen und Abfalleimer. Ja, ich meine nicht, dass Menschen Abfalleimer sind. Und Enten. Dicke Enten. Dicke komische Enten auf dem anderen Steg, genau. Genau. In diesem Sinne, wir wünschen dir liebe Grüße dir und Kathi. Und ja, von einem unbekannten Ort in Norditalien. Tschüss! Tschüss! Ja, finde ich ja schön, dass ihr immer in so schöne Orte fahrt wie Buxtehude. Buxtehude ist doch in Italien, oder? Ich glaube schon. Buxtehude, Italien. Da gibt's die besten Dinge. Ja. Ja, das ist ja jetzt am Ende des Tages kein Reisepodcast, sondern hier ein Comic-Podcast und damit fange ich auch direkt an. Gestern habe ich eine Anfrage gekriegt von Rezensionsexemplar und habe es dann auch direkt sofort zugeschickt gekriegt. Das Internet macht sowas ja locker möglich und wenn Sachen sowieso digital erscheinen, dann kriegt man halt auch mal eine Mail von einem kleinen Indie-Verlag aus Amerika. Ich habe tatsächlich so eine ganz komische Liebe oder zumindest so ein Interesse, so ein Fable, sagt man, kann man da Fable sagen, weiß ich gerade gar nicht, für Wrestling, auch wenn ich nie aktiv Wrestling geguckt habe in den 30 Jahren, die ich auf diesem Planeten bin. Ich habe es in meiner Kindheit von Freunden mitbekommen, die haben sich irgendwie nachts die Nächte, Wochenenden um die Ohren geschlagen und haben Wrestling geguckt, lief halt damals auf Tele5, als wir klein waren und an sonstigen Sendern oder später kriegten die dann ja so Pay-Per-View und haben es dann da geguckt und ich habe das A nicht verstanden und B durfte ich so spät abends nicht mehr Fernsehen gucken und Actionfiguren durfte ich auch keiner haben. Also meine Freunde hatten auch alle, weiß ich nicht, Hulk Hogan als Actionfigur. Die durfte ich nicht haben. Ich durfte keine Action, ich hatte auch keine He-Mans und keine Turtles und keine Batmans und keine dies und das, weil die durfte ich nicht haben. Die waren nicht pädagogisch wertvoll. So waren meine Eltern tatsächlich. Hat mir jetzt auch nicht unbedingt gefehlt, aber also mir fehlt heute so ein bisschen dieses Fable für Actionfiguren auch die Begeisterung so ein bisschen, weil ich die als Kind nicht haben durfte und das auch bis heute nicht so wirklich verstehe. Also so meine Sammelfiguren, das beschränkt sich auf ein paar. Trotz alledem habe ich in den letzten 10 Jahren, vielleicht sage ich jetzt mal so grob, so eine sehr verkappte Faszination, hätte ich fast gesagt, für Wrestling entwickelt. Nicht, dass ich anfangen würde, es aktiv zu gucken, aber immer, wenn ich Leute über Wrestling reden höre, finde ich das unfassbar interessant. Also bei den Rocket Beans im Plauschangriff wird ja dann und wann auch mal über Wrestling gesprochen und das sind Dinge, die faszinieren mich unfassbar. Also ich weiß auch nicht, warum. Weil ich habe Wrestling halt irgendwann angefangen, doof zu finden, tatsächlich, weil ich gemerkt habe, ist ja gar nicht echt. Also klar, die sportlichen Leistungen, die da im Ring fabriziert werden, das ist auch Training, das muss auch geprobt werden und dies und das. Aber da ist ja im Grunde genommen am Anfang der Season ist ja klar, wer da irgendwie gewinnt, weil das sind ja geschriebene Storylines. Und das war eine Sache, die musste ich erst verstehen. Und dann, um dann eben auch zu dem Schluss zu kommen, dass Wrestling halt im Grunde genommen die gleiche Gültigkeit hat wie Superhelden-Comics. Und das eigentlich auch eine nicht unbedingt weit voneinander entfernte Sache ist. Also ganz ehrlich, also ich denke, meine Faszination von Wrestling käme dann vermutlich so durch die Story. Obwohl mich so dieser sportliche Aspekt dann doch relativ abturnt und leider auch so ein bisschen so diese toxische Maskulinität, die im Wrestling leider immer noch vorherrschend ist und das kriege ich besonders immer dann zu hören oder auch dann mit, wenn so Ausschnitte aus Wrestling-Matches irgendwo gezeigt werden, wie die sich gegenseitig dann so Schimpfwörter an den Kopf schmeißen und sich irgendwie in Anführungszeichen Schwuchtel nennen oder sowas. So, und das möchte ich einfach nicht. Also so Schimpfwörter, das muss nun nicht sein. Das aktuelle Comic, was ich jetzt vorstellen möchte, ist ein bisschen anders. Es ist tatsächlich schon auch ein bisschen Parodie, aber auch Huldigung dieses Sportes, denn in Invasion from Planet Wrestletopia geht es darum, dass ein abgealfterter Wrestler dann plötzlich irgendwie die letzte Rettung der Menschheit ist, als sie von wrestelnden Außerirdischen angefallen wird. Also ein ganzer Planet, der im Grunde genommen nur mit wrestelnden, die haben ja früher auch Catchen gesagt, mit wrestelnden Aliens beheimatet ist, die kommen auf die Erde, machen eine große Invasion und unser Held ist der Einzige, der da irgendwie noch eingreifen kann. Und allein diese Prämisse ist schon wirklich mega schräg. Ich habe hier parallel mein Handy am Start will noch mal so ein bisschen über das Comic selber reden. Es ist ein kleines Team mit ein paar KünstlerInnen, die nicht ganz unbekannt sind, also Matt Anton und Ed Kühnel, mit dem ich auch geschrieben habe, der mir das auch zugeschickt hat, die waren beide schon unter anderem für Will Eisners The Spirit tätig oder auch Battlestar Galactica, die Comics, die glaube ich bei Dynamite erschienen sind, bitte nagelt mich da nicht fest, aber Dynamite ist ja irgendwie so der Verlag für so Lizenznummern, ich glaube da sind die Comics erschienen, ein sehr gemischtes Team, die Comics, also die Zeichnung dieses Comics sind auch sehr bunt gehalten, sehr comichaft gehalten, also sehr cartoonig gehalten, was dem Ganzen aber auch wirklich ja, also dem ganzen Wrestling-Thema aber auch gerecht wird. Es ist sehr dynamisch. Es wird sehr viel Wert auf diese ganzen, also sieht auch relativ akkurat aus. Also alles, was ich bisher von Wrestling gesehen habe, sieht sehr, sehr nach dem aus, was hier in diesem Comic-Heft passiert. Oder in den ersten beiden Ausgaben, die ich da habe. Das macht schon Spaß auch zu lesen und das ist halt nicht einfach nur eine Parodie auf, haha, guck mal, hier sind alle so lustig und maskulin und wollen hier irgendwie was mit Kämpfen machen oder sowas, sondern da wird auch durchaus ein bisschen satirisch, ein bisschen kritisch sich auch mit diesem Wrestling-Thema auseinandergesetzt, weil unser Held tatsächlich auch bleibende Schäden davon getragen hat. Und da wird auch so ein bisschen klar, okay, du kannst diesen Sport, diese Show im Grunde genommen auch nicht dein ganzes Leben lang abziehen. Und das ist ein Ding, was ich hier wirklich großartig finde. In dem Moment, wo die Aliens ins Spiel kommen, hat das Ganze dann plötzlich so einen Space Opera Touch, wenn dann also in so getragenen großen Szenen so zwei Figuren auf einem Balkon stehen über so einer futuristischen Stadt und dann sich wirklich so eine Space Opera Szene wie in so einem, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahre Science Fiction Film ablädt. Und das ist wirklich toll. Also diese Mischung dann auch später, wenn dann wirklich die Aliens angreifen und dann gegen irgendwelche FBI Sicherheitsmenschen, keine Ahnung, kämpfen, so die wirklich mit irgendwelchen, ich kenne die Moves-Namen nicht, ich kenne mich im Wrestling nicht gut genug aus, um zu sagen, wer es alles heißt, aber die so einen Schwitzkasten nehmen und auf den Boden schleudern und dies und das und dann hast du dann so diese Anzugtypen mit Sonnenbrille und Funkgerät und diesem Stecker im Ohr und die dann irgendwie auf die schießen und dies und das und es ist einfach wirklich großartig und macht richtig, richtig Spaß. Lesen kann man den ganzen Spaß tatsächlich digital hauptsächlich über einschlägige Seiten wie Kindle und Comixology und Amazon. Da kriegt man es ziemlich gut. Ich würde hier tatsächlich warten, bis es irgendwie mal so, weiß ich nicht, ein paar Ausgaben mehr gibt, weil so von der Story-Erzählung, so von der Struktur habe ich den Eindruck, es wird sich später wahrscheinlich besser in einem Trade lesen lassen. Das war so ein bisschen mein Eindruck, den ich hier gewonnen habe. Ihr könnt Previews auf Tumblr finden. Ein guter Anstiegspunkt dürfte hier suspiciousbehaviorproductions.com sein. Da werdet ihr wahrscheinlich weitergeleitet werden. Ich habe es wirklich gemacht. Wie gesagt, Rezensionsexemplare, ich habe die geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, mir das selber zu kaufen. Wenn mir aber jemand gesagt hätte, hey, guck da mal in diese Previews rein, vielleicht wäre ich da schwach geworden, weil die Zeichnungen mir gut gefallen haben. Das Writing war relativ locker und witzig und man hat so diesen gescheiterten, nicht vielleicht gescheiterten, aber so diesen einen alten Wrestler, der eben so am Ende seiner Karriere steht. Und das ist halt auch schon, ich denke, ein gutes Motiv, um in so ein Wrestling-Comic einzusteigen. Guckt euch mal die Previews an, wie es euch gefällt, wie euch die Zeichnungen liegen. Mir hat das sehr gut gefallen, wenn es ein bisschen cartooniger ist, das kennt ihr ja. Gefällt mir das immer sehr gut. Und ich mochte das also wirklich sehr. Also erinnert auch tatsächlich, also es gibt ja auch tatsächlich offizielle WWF oder WWE Comics, die gibt's ja auch, die erscheinen ja auch irgendwo. Das heißt, das muss ja auch einen Grund haben. Also diese Comic-Faszination, das sind auch, also Comics und Wrestling ist ja auch ein Medium oder zwei Medien, die sich sehr gut ergänzen und auch gut miteinander funktionieren. Das soll das zu dem Thema gewesen sein. Vielen Dank an Suspicious Productions. Suspicious Behavior Productions. Vielleicht ist euer Name ein bisschen kompliziert. Aber was soll's. Weiter geht's hier mit, ja, im Grunde genommen dem Thema des deutschen Comics, des deutsch-französisch-franco-belgischen Comics vielleicht in den letzten paar Wochen. Flixens Spirou in Berlin, erschienen in, ich glaube, innerhalb dieser Hommage-Reihe. Man weiß aber auch gar nicht, ist es jetzt ein Spirou-Heft, weil es auch gar nicht so in diesem, ja, also mit diesem Anstrich irgendwie erschienen ist, oder ist es ein Flix-Comic? Es ist irgendwo dazwischen. Also es ist eigentlich, meiner Meinung nach, ist es stärker ein Flix-Comic, als es das ein Spirou-Comic ist. Ich habe zugegebenermaßen noch nicht so besonders viel Spirou in meinem Leben gelesen. Habe als Kind sehr, sehr, sehr, sehr gerne die Zeichentrickserie gesehen. Die lief ja auch überall und immer wieder. Und das war so mein Bezug zu Spirou. Spirou und Fantasio. Sagt man Spirou oder Spirou? Ich weiß es nicht. Ich hab Französisch habe ich nicht gelernt, kann ich nicht. Ich glaube Spirou. Aber bitte berichtigt mich da. Und als dann irgendwann die News rauskam, dass das Flix das nächste Spirou-Ding zeichnen werden würde, war die Comic-Welt in Deutschland nicht mehr dieselbe, weil das schon eine Sensation ist. Ich glaube, die erste Person außerhalb Frankreichs, die jemals, oder ist es belgisch, ich weiß es gar nicht, jemals einen Spirou-Comic zeichnen durfte auch, und vor allem jetzt auch ein Deutscher und vor allem auch Flix. Das ist schon eine ziemlich geile Nummer. Flix wollte ja mal in Podcasts kommen und hatte gesagt, nö, dann sucht er sich Podcasts aus, die ihm sympathisch sind. Ich hatte mich auch beworben, hatte kurz mit ihm geschrieben. ist leider nicht hergekommen. Also das ist so dieses, sehr schade. Ich hätte gerne mit Flix gesprochen, weil ich seine Comics sehr mag und auch schon seit ein paar Jahren sehr, sehr intensiv wahrnehme. Zu mir wollte er nicht, hat mir aber wenigstens persönlich die Absage geschrieben. Das gibt's auch nicht überall, sonst macht das irgendwie so das Marketing oder das Management oder hast du nicht gesehen oder irgendjemand, so ein Social Media Praktikant. Die Mail hätte auch von Marvin Clifford kommen können. Der ist an diesen Dingen nämlich auch beteiligt, der hat das Ganze nämlich koloriert und seinen Leidensweg immer schön bei Twitter illustriert und auch begleitet, was so ein bisschen mein Bezugspunkt zu diesem Heft war, weswegen ja auch Wochen, Monate lang kein Schüsseler Weng erschienen ist. Da kommt ja jetzt auch seit kurzer Zeit erst wieder Schüsseler Weng heraus, weil Marvin Clifford einfach tatsächlich damit beschäftigt war, dieses Ding hier zu kolorieren. Und ja, also der Moment, dieser letzte Pinselstrich, der letzte digitale Pinselstrich, den Marvin Clifford hier daran gemacht hat, der ist ja auch dokumentiert und legendär. Ich glaube, der hat sich 2 Tage lang nicht mehr bewegt. sehr, sehr schön. Also auch diese ganze Begleitung drumherum, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr nett. Wir hatten ja hier schon mal das Vergnügen, Kati und ich, so eine DDR-Sendung aufzunehmen. Und da haben wir ja über Marvels Kinderland gesprochen. Und tatsächlich würde ich Flixens Spirou, also Spirou in Berlin, so ein bisschen in diese Reihe von DDR-Comics stecken, weil ich glaube, Spirou und Fantasio sowieso so ein bisschen in der Vergangenheit spielt. Immer so in den, ich hätte mal gesagt, 70er, 80er Jahren. Das werdet ihr vielleicht besser beurteilen können, wenn ihr Hardcore-Spirou-Fans seid. Ich zähle mich da jetzt nicht unbedingt zu. Würde das aber wirklich so in diese Reihe von DDR-Comics, eben Kinderland, das Upgrade, von dem ich auch noch viel zu wenig gelesen habe. Also ich habe da definitiv beim Upgrade noch Nachholbedarf. Da kenne ich bloß den ersten Band. Da muss ich auch noch mehr holen. Dieses Heft arbeitet schon so ein bisschen mit dieser Ostalgie. Also da wird genauso viel zitiert wie in Marvels Kinderland so rum. Und wenn man genau hinguckt, wird auch Marvels Kinderland zitiert. Aber da will ich jetzt nicht so viel verraten. Das Easter Egg ist groß in diesem da. Das muss man schon sagen. Also da wird viel mit versteckten Dingen gearbeitet. Es ist am Ende des Tages halt immer noch so eine typische Spirou- und Fantasio-Geschichte. Ne? Also der Page und der Journalist, der Reporter, die gemeinsam hier eben so ein ganz klassisches Agentenabenteuer erleben tatsächlich und also wie man es eben auch kennt, so mit einer Geheimorganisation, hier sind es dann tatsächlich irgendwelche, na, soll ich es verraten? Ich weiß es gar nicht. Naja, liest es halt aber mal selber, kann ich wirklich empfehlen. Ich habe hier auch tatsächlich, was ganz untypisch ist für mich, ist Hardcover mir besorgt, weil das gerade noch verfügbar war. Also im normalen Buchhandel wird man wahrscheinlich eher noch das Hardcover kriegen als das Softcover. Das muss man, glaube ich, dann, das weiß ich zumindest aus unserem örtlichen Rheinenser Comicshop damals, das Softcover mussten die sich irgendwie besorgen. Also über einen normalen Buchhandel kriegst du das Softcover oft überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob es hiervon schon eine Softcover-Variante gibt, das kann ich nicht mehr sagen. Ich mochte das sehr, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat ganz, ganz viele Ebenen. Also einmal natürlich so ein bisschen Umweltschutz ist hier mit drin, weil es geht hier um die DDR. Das ganze DDR-Regime wird natürlich auch nochmal kritisch beleuchtet. Es ist unfassbar dynamisch. Flix gibt sich richtig Mühe, ja, so Schauplätze wirklich, ja, groß angelegt auch zu zeigen und hinzugehen und zu sagen, ey, komm hier, das ist jetzt irgendwie hier das Brandenburger Tor, wie ich hier gerade stehen. Und das dann eben auch wirklich großflächig darzustellen oder eben auch, wenn es dann unter die Erde geht, irgendwelche geheimen Verstecke von den Schurken oder sowas, dann hat das Ganze eben auch so einen unterirdischen Charme und das ist wirklich, also unterirdischen Charme im Sinne von, dass das Unterirdische gut dargestellt wird. Nicht, dass es unterirdisch ist, das ist nur wirklich überhaupt nicht. Naja, jetzt habe ich mich hier schon wieder in die Bredouille geredet, das haben wir ja gerne. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe das irgendwann auf einer Rückfahrt gelesen, ich glaube von den Schwiegereltern. Hatte mir das in Erfurt in der Buchhandlung geholt, weil es da noch auslag und einfach da einen Haken dran zu machen, dass ich es endlich habe und bin sehr, sehr glücklich drüber. Also die restlichen Spirou-Comics in meiner Sammlung stammen tatsächlich aus dieser Bild Graphic Novel oder Comic Collection, die es mal irgendwann gegeben hat. Da habe ich den Spirou- und Fantasio-Band mir auch besorgt und mehr habe ich im Grunde genommen von denen auch nicht. Und alles Weitere, was ich von denen kenne, ist eben aus der Zeichentrickserie. Und ich weiß nicht, inwieweit die mit den Comics konform ist und wie Fans das beurteilen. Das will ich nicht sagen. Mir hat die als Kind sehr gut gefallen. Und mir gefällt eben auch Flicks Stil sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut. Hatte ihn ja, glaube ich, in der letzten Sendung auch schon. Da war er ja auch schon mit am Start. Und ich glaube mit, was hatte ich besprochen? Donkey Shot, genau. Und weiß ich nicht, jedes weitere Flix-Comic, was ich gelesen habe, da war mal was, haben mir auch äußerst gut gefallen. Oder Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Wie hieß das denn? Diese eine Comic-Geschichte von Flix, wo der Typ sich wünscht, es gäbe Weihnachten nicht mehr. Und dann ist das nächste Jahr ganz, ganz furchtbar und er muss Weihnachten wieder haben. Großartig. Also ich mag Flix nicht nur, weil es gerade opportun ist, sondern ich finde ihn halt wirklich toll. Und da ist dieser Band hier wirklich gar keine Ausnahme. Lohnt sich wirklich, kostet 16 Euro im Hardcover. Ich glaube, die erste Auflage ist weg. Man müsste also jetzt auf die zweite warten. Wenn ich das richtig sehe, kommt das Ding hier noch aus der ersten Auflage. Ich habe es aber in den allermeisten Buchhandlungen, in denen ich jetzt in den letzten paar Wochen gewesen bin, aber auch immer noch mal gesehen. Also so ganz alles verloren ist noch nicht. Man muss halt ein bisschen suchen. Ganz ehrlich muss ich sagen, ich habe, glaube ich, alles, was ich heute hier bespreche, noch so in so Einzelexemplaren immer mal irgendwo stehen sehen. Dementsprechend hier, wenn die zweite Auflage besser verfügbar ist für euch, auf jeden Fall zugreifen, wenn das Ding wieder aufgelegt wird. Lohnt sich wirklich. Wie gesagt, ich will gar nicht so großartig über die Story reden, weil dann würde ich zu viel verraten. Ist eine ganz typische Büro-Agenten-Action, verrückte Wissenschaftler, alles geil. Ne? Eichhörnchen ist wieder dabei. Sau, super. Finde ich einfach, ich kann es einfach wirklich nur empfehlen. Zeichnungen. Die Zeichnungen sind auch erwähnenswert, weil die Figuren tatsächlich aussehen wie Flix. Also es ist nicht Spiro, sondern es ist, als hätte, die Figuren sehen halt aus, als hätte Flix, Spiro und Fantasio gezeichnet. Und ich weiß von einem Interview, was er irgendwo gegeben hat, dass die ihn im Originalverlag nicht diese eckigen Nasen haben zeichnen lassen, sondern die Figuren mussten dann die runden Nasen haben. Man erkennt Flicks Stil aber immer noch gut genug und das finde ich ganz schön. Wobei ich mir tatsächlich gewünscht hätte, dass die Figuren hier auch ihre normalen Flicks-typischen eckigen Nasen hätten. Also so viel Treue hätte ich mir dann vielleicht dem Originalstil des Künstlers dann auch noch gewünscht, aber da war eben die Auflage so, dass er diese eckigen Nasen nicht zeichnen durfte. Und das finde ich sehr schade tatsächlich. Schade, schade. Weiter geht's hier mit was für Erwachsenen. Und ich muss euch gleich sagen, wenn ihr ein Problem mit Sexualität in Comics habt, wenn ihr ein Problem mit Splatter habt, wenn ihr ein Problem mit Körperflüssigkeiten habt, dann springt am besten zum nächsten Thema. Wir haben jetzt hier auch Kapitelmarken. Dann springt wirklich besser zum nächsten Thema, denn jetzt kommen wir hier zu das gesammelte Elend von Klaus Kornfields Krankencomics. Ist ein Comic, was in Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre schon mal selbst aufgelegt, im Self-Publishing aufgelegt, erschienen ist und Weißblech Comics hat es jetzt erstmals gesammelt. Das Ding war zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe, im Grunde genommen auch schon verlagsvergriffen. Da muss man wirklich Glück haben, dass man das noch irgendwo herkriegt, entweder übers Internet oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es neu aufgelegt wird. Da wisst ihr vielleicht als Hörerschaft einen kleinen Tacken mehr. Ich will einfach mit dem ersten Satz anfangen, der auf dem Cover der ersten Ausgabe steht und das beschreibt eigentlich ziemlich gut, was hier passiert. Geil, ich lasse mir jetzt die Kotze piercen. Das muss man erstmal sacken lassen, weil das ist exakt das, was im Grunde genommen den Rest dieses Heftes passiert. Das war mal gemeint von Klaus Kornfield als eine Parodie auf Mickey Mouse, Donald und Goofy und ist dann ich glaube, in der Ausgabe 0 waren es auch noch genau diese Figuren, die dann Sex hatten und Drogen genommen haben und alles war ganz schlimm und furchtbar. Und naja, und es ist so das exakte Gegenteil von Mickey Mouse und Donald Duck. Also das ist wirklich so eine Nummer, wo ich sage, man hätte das nicht besser überdrehen können. Da, wo Mickey Mouse am Anfang ja auch noch relativ frech gewesen ist und gerade man sich so die 30er, 40er Jahre Cartoons von Mickey Mouse, die noch in Schwarz-Weiß auch sind, zum Teil anguckt, da ist ja schon relativ frech und sehr, sehr aufrührerisch und auch eigentlich eher so ein Chaos-Element. Und das verliert sich aber im Grunde genommen in dem Moment, wo Mickey Mouse zum Logo wird von Disney. Da ist er einfach der brave Typ, der immer gewinnt, der immer das Richtige tut, der immer das der Beste ist und ein Familienmensch und der Held, der Detektiv, dann später auch in den lustigen Taschenbüchern aus Italien dann eben wurde. Und das ist eben genau das Gegenteil. Also man muss sich jetzt irgendwie vorstellen, dass diese Figuren eben jetzt nicht diese weiß ich nicht, hundeartigen Viecher sind oder irgendwelche Mäuse oder was immer das auch sein sollen, sondern irgendwie, also man denkt sich, dass es eben aus rechtlicher Grundlage mal nicht diese Figuren sind, sondern tatsächlich Mickey und seine Freunde. Und dann kriegt das Ganze einfach eine total schräge Nummer. Die Figuren sind zum Teil Pornofilmproduzenten und nageln alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und für ihre Filme, nehmen Drogen. Also Sexualität wird hier trotz dieser doch etwas billigen Zeichnung, möchte ich das mal nennen, in allen vorhandenen Formen auch dargestellt. Es ist sehr, sehr wild. Also das ist, glaube ich, das. Und das hat mich auch wirklich manchmal, haben mich die Geschichten hier so ein bisschen auch an den Rand der Belastungsgrenze gebracht, wo ich ganz ehrlich gesagt habe, so, uff, das ist jetzt nicht das, was ich von einem Comic-Heft jemals erwartet hätte zu sehen. Also wie gesagt, auch so dieses ganze Spiel mit den Körperflüssigkeiten. Und damit meine ich jetzt eben nicht nur Sperma oder ähnliche Dinge, sondern tatsächlich auch Blut und Eiter und all das. Das sind Dinge, die finden hier statt. Also dieser Name Kranke Comics, der ist hier auch wirklich Programm. Das, was hier passiert, ist wirklich krank. Ich habe das Ganze aber irgendwann relativ schnell von einem anderen Standpunkt gesehen. Ich habe mir das Buch in Erfurt im Comic Attack geholt, da hatten sie noch eine Ausgabe und habe dann abends im Wohnzimmer bei meiner Schwiegermutter gesessen und das ausgepackt und reingeguckt und bin dann rüber in die Küche gegangen, um zu lesen, weil ich nicht wollte, dass meine Schwiegermutter mitbekommt, was ich für einen kranken Kram lese. Denn vom Cover her hast du da Haha und Fufu. Das sind so zwei kleine Bären, Hunde, ich weiß es nicht, die auch immer in diesen Geschichten drin vorkommen und so ein paar Fratzenviecher, von denen man jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass die irgendwie schlimm sind. Also ein Mensch, der mit Comics noch nicht so viel Bezug hatte, der wird die jetzt nicht als besonders schlimm empfinden, weil die relativ standardmäßig comichaft aussehen. Und wie gesagt, die sind auch in der Regel nicht besonders gut gezeichnet. Also man wird sich vom Cover her daran jetzt nicht stoßen. Aber so, ich fand das schon bezeichnend, dass ich dann gesagt habe, also vielleicht möchte ich nicht, dass meine Schwiegermutter weiß, dass das hier gerade irgendwie gelesen wird in ihrer Wohnung. So, und das war schon ein Phänomen für mich und bin dann aber irgendwann zu dem Standpunkt gekommen, was ist eigentlich Kunst? Und ich kann mit meinem Geschmack, mit meinem Comic-Geschmack nicht festlegen, was Kunst ist, sondern Kunst ist etwas, also der Begriff Kunst ist etwas Feststehendes. Und nur weil Kunst nicht meinen Geschmack trifft, heißt das nicht, dass ich es in irgendeiner Art und Weise nicht als Kunst verstehen darf. Klar, ich kann sagen, ich finde den Bezug dazu nicht. Das ist ein gültiges Argument. Ich kann sagen, das ist mir, warum auch immer, zu viel oder zu wenig. Ich kann auch dem Ganzen kritisch gegenüberstehen und sagen, sorry, dieser Aspekt ist abzulehnen oder sowas. Und es gibt Aspekte in diesen Dingen, in diesem Comic, die sind abzulehnen, definitiv. Eben auch zum Teil, und ja, da komme ich wieder mit der Feminismuskeule, wie hier mit den Frauenfiguren umgegangen wird, weil das sind keine handelnden Figuren in diesem, also Frauen sind hier wirklich nur Sexobjekt im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann und sollte man kritisch betrachten, das ist aber zum Teil auch Absicht. Denn ich finde, Indie-Comics und auch so Self-Published-Geschichten müssen sich immer damit auseinandersetzen, was bei anderen Comic-Verlagen nicht läuft und dann, oder auch nicht laufen darf. Und das heißt, Indie-Comics stellen ganz häufig dar, woran es in größer angelegten Publikationen gerade mangelt. Und allein, dass man mit der Aussage auf dem, das erste, was man von dieser Comic-Serie zu sehen bekommt, mit der Aussage, ich lasse mir meine Kotze piercen, Leute provozieren kann, sagt einiges darüber aus, an was für einem Punkt wir am Ende der 90er Jahre gewesen sind, dass man mit Piercings Leuten Angst einjagen kann. Mit der Tatsache, dass jemand Schmuck im Körper trägt, am Körper trägt, vielleicht auch an Stellen, wo Menschen das komisch finden, könnten unter Umständen. Ne? Also, weiß ich nicht, arbeite mal in einer Bank und du hast irgendwo ein Piercing, wo man es sehen kann, du kriegst den Job nicht. Also, das ist ganz klar. Ne? So, du kriegst den Job gar nicht erst. Wenn du irgendwo ein Tattoo hast, was rausguckt, kannst du vergessen. Ne? Und das ist genau so ein Problem. Und ich denke, dass das hier ganz wirklich aussagt, was dieses Comic auch machen möchte. Es möchte einfach laut sein, es möchte wild sein, es möchte provozieren. Und ich hab auch diese, also Sexualität ist ja jetzt erstmal per se nichts Schlimmes. Es wird halt in unserer Gesellschaft oft einfach tabuisiert, in die eigenen vier Wände verpackt und es wird so getan, als würde das nicht stattfinden. Und man schweigt sich darüber aus, obwohl, ich meine, du siehst Ehepaare mit Kindern, die müssen mindestens einmal Sex gehabt haben, ansonsten wäre dieses Kind nicht da, wenn es ein leibliches Kind ist. So. Und trotzdem wird aber darüber so ein Geheimnis gemacht, so was Privates gemacht. Und ich glaube, das ist so eine Einstellung, die kann man haben, wenn man für sich selber sagt, hey, so meine eigene Sexualität ist eben auch meine Privatsphäre. Das ist total legitim, das zu sagen. Aber sowas zu tabuisieren und hinzugehen und zu sagen, wir reden darüber in der Öffentlichkeit nicht. Also natürlich mit dem entsprechenden pädagogischen Abstand Kindern gegenüber. Das hier ist nichts, was du auch nur in irgendeiner Art und Weise in die Nähe eines Kindes lassen solltest. Das definitiv nicht. In keiner Art und Weise irgendwo in Kindernähe aufbewahren. Aber wie will man denn als Mensch mit einer gesunden Einstellung zu Sex aufwachsen, wenn man nicht in irgendeiner Art und Weise darüber liest oder erfährt? Also ich kann mich daran erinnern, dass das unsere Sexualkundelehrerin, unsere Biolehrerin mit einem hochroten Kopf vor uns gestanden hat und uns erklärt hat, wie Sexualität funktioniert. Und dass ich im Grunde genommen da gesessen hatte im Unterricht und schon vollkommen aufgeklärt war. Und nicht, weil meine Eltern mich aufgeklärt hätten oder weil ich es durchs Fernsehen erfahren hätte, sondern weil das für mich eine Sache war, die habe ich relativ früh verstanden. So, die Sexualität funktioniert, wofür Sex auch da ist. Und ich hatte da als Kind, glaube ich, nie großartig ein Problem mit. Und das ist auch die gesunde Art, damit aufzuwachsen. Und dann ist auch so dieses, diese ironisch gebrochene Ebene, die dieses Comic nämlich mit Fufu und Haha hat, den beiden Bärchenhündchen, die vorne auf dem Cover sind, das sind nämlich die absoluten Gutmenschen. So, das sind so kleine Bürger, die wohnen in ihrem Häuschen und trinken immer gerne ihren Kakao, am liebsten ist der warm und dann kommt dann noch ein Marshmallow rein und das ist ganz schön. Und die könnten kein Wässerchen trüben und die werden immer mal wieder mit den Geschehnissen in den anderen Geschichten konfrontiert. Mit den ganzen Drogenexzessen, mit den schlimmen Sexpartys, die hier passieren, auch mit Vergewaltigung. Das ist leider hier drin, also das hätte ich in dem Maße auch nicht gebraucht. Und die finden das alles ganz furchtbar und das sind so ein bisschen so die Stellvertreter für diese Moralaposteln. Das finde ich ganz schön, also dass du sagst, nein, das darf es nicht geben und die fangen auch ganz häufig an zu weinen, weil das so ganz furchtbar ist und denen das so an die Nieren geht. In dieser Welt verlegen die aber die Comics, die man gerade liest. Und sagen, ach, warum kauft ihr diese schlimmen Comics eigentlich und was soll das denn und so. Und das ist so ein bisschen so der Stellvertreter dafür, wie Leute anderen Geschmacks eben auf diese Comics gucken würden. Und das finde ich eine unfassbar herrliche, ironisch gebrochene Ebene in diesen Comics einfach. Und es ist manchmal auch so ein bisschen Luft holen, wenn dann die beiden wieder mal so für 5 Seiten zu sehen sind und einfach in Urlaub fahren und gar nichts passiert. Und sind im Hotel unterwegs und die haben einfach einen schönen Urlaub und dann fahren sie wieder zurück, weil irgendwas schiefgegangen ist und die ärgern sich ganz doll. Und auf den nächsten 3 Seiten wachsen den hundeartigen anthropomorphen Tierchen wieder riesige Penisse, mit denen sie die anderen weiblichen Figuren begatten und Pornos drehen und Drogen sich schießen und dies und das. Und es ist ein Erlebnis. Es ist wie ein Autounfall. Also man kennt ja diesen Spruch, wie ein Autounfall. Man will es nicht sehen, aber weggucken geht eigentlich auch nicht. Das ist hart. Und ich glaube, also Fritz the Cat ist, weiß ich nicht, ist ein Stubentiger dagegen. Ne? Also was hier passiert. Also ganz ehrlich, also Fritz the Cat kann echt einpacken. Das ist echt armselig. Also Fritz the Cat ist hier wirklich ein absolute Teppichhupe. Also ne? Das hier ist wirklich Fritz the Cat auf 11 gedreht. Hat 25 Euro gekostet, 24,90. Ich weiß nicht, ob es eine zweite Auflage gibt oder geben wird, kann ich nicht sagen. Ist auch aufgrund vermutlich des Lobes von Bela Sobotke im Tagesspiegel auf der Comic-Seite nicht ganz unbeachtet worden, gelassen, getätigt. Also hat da noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und ich finde auch fair, dass auf der Comic-Seite vom Tagesspiegel auch sowas stattfindet und eben nicht nur der neue Graphic Novel von weiß ich nicht, ne? Hier. Graphic Novel halt. Weiß der Geier, was man da alles kriegen kann. Das sind ja für mich sowieso alles Comics. Da macht ja keinen Unterschied. Man muss wissen, ob man das möchte. Also man muss sich im Klaren sein, dass das, was man hier bekommt, das ist nicht Mickey Mouse und Donald Duck. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Das ist pornografisch, um es nochmal ganz deutlich zu sagen. Das ist eklig. Das ist krass. Es ist vermutlich für die allermeisten Leute nicht nur an der Schmerzgrenze, sondern weit darüber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bei so ein paar Szenen wirklich meine diebische Freude, weil Ich habe auch Bock auf Splatter-Filme. Und die dürfen auch schön doof sein. Ich mag auch Trash-Filme unfassbar gerne. Also Filme, die einfach wirklich kein Budget haben und absichtlich schlecht gemacht worden sind, weil man es nicht besser konnte. Keine Ahnung. An sowas habe ich auch meinen Spaß. Einfach, weil man dann auch mal seinen Kopf ausschalten kann. Und den Kopf ausschalten geht hier nicht. Man muss sich bewusst sein, dass man das lesen möchte. Und ich habe es in relativ großen Zügen sehr intensiv auch gelesen und zum Teil sehr genossen. Und ganz ehrlich, wer das hier als Wix-Vorlage nutzt, der hat eh ganz andere Interessen und Probleme oder keine Ahnung. Das ist, glaube ich, dafür nicht geeignet. Das ist auch so nicht gemeint. Aber wie gesagt, alles, was euch glücklich macht. Also hier wird niemand verurteilt, wenn er sowas cool findet oder geil findet. Ich würde es dafür aber nicht benutzen, weil dafür sind die Figuren dann auch wirklich zu abstrakt. Das Ganze wirkt nämlich von der Zeichnung her doch sehr wie so Kritzeleien, die so ein Kind ins Notizbuch schreibt. Vielleicht ein bisschen besser schraffiert und schattiert, aber ansonsten ist das schon auf einem sehr, sehr niedrigen künstlerischen Niveau. Aber wie gesagt, wer bin ich, um Kunst zu bewerten? So, und ich bin nicht die Person, die hingeht und sagt, das ist Kunst und das ist Kunst und das ist keine Kunst. Nee, gar nicht. Also das, nur weil es meinen Geschmack nicht trifft, kann es halt trotzdem Kunst sein oder ist vielleicht halt trotzdem Kunst. Wenn ich kann, weiß ich nicht, wenn da jemand hingeht und einen Sandsteinquader in die Ecke stellt und sagt, hey, das ist jetzt Kunst, dann ist das halt Kunst und es kann mir gefallen, aber keine Ahnung, jemand kann auch einfach nur Butter in die Ecke schmieren und sagen, das ist Kunst. Ob ich das jetzt verstehe oder nicht, keine Ahnung, ob ich die Aussage teile oder nicht, keine Ahnung. Ich bin nicht die Person, die sagt, das ist Kunst. Und Comics werden nicht umsonst als neunte Kunst bezeichnet. Eine Erzählkunst und eine Erzählform und auch eine gültige Form. Und wie gesagt, wenn das ein Thema ist, was irgendwo anders gefehlt hat, das ist auch ein deutliches Zeichen dafür, dass vielleicht an anderen Stellen zu tabuisiert mit Sex umgegangen wird. Ja, das soll's zu Thema gewesen sein. Hier geht's weiter mit einer Sache, auf die habe ich mich im Grunde genommen gefreut, seitdem sie das erste Mal angekündigt worden ist beim gratis Leseprobentag. Ich bleibe dabei, das ist kein gratis Comic-Tag, sondern ein Tag, an dem gratis Leseproben verteilt werden. Ich habe so ein bisschen meinen Frieden mit dem Tag gefunden. Ich hatte ja Anfang des Jahres noch ein ziemliches Problem mit der Veranstaltung, weil ich irgendwie der Meinung gewesen bin, der gratis Comic-Tag wäre vielleicht eine Veranstaltung oder die Möglichkeit, auch kleine Verlage und kleine Künstlerinnen zu unterstützen. Und das will man da offensichtlich nicht. Das hat man in den letzten 10 Jahren nicht gemacht. Wie lange gibt's das jetzt? 2009, 10, 11 irgendwie? Keine Ahnung, aber schon gibt's schon ein paar Jährchen. Man hat in den letzten paar Jahren nicht dafür gesorgt, die deutsche Comic-Szene zu unterstützen. Warum sollte man das auch weiterhin tun? Macht, was ihr wollt beim Gratis-Comic-Tag, Gratis-Leseproben-Tag. Interessiert mich nicht mehr. Ich gehe dahin, greife ein bisschen was ab, kaufe in meinem Comic-Shop was. Ich habe ja jetzt ein paar neue. Leipzig hat ja, glaube ich, mindestens 2 und dann noch dieses Comic-Café, wo ich noch nicht war. Also wie gesagt, Gratis-Comic-Tag, geschenkt. Gebt mir, also rutscht mit dem Buckel runter, macht, was ihr wollt. Ich muss das nicht mehr kritisieren, wenn ihr keine Kritik haben wollt, dann macht, was ihr wollt. Dann kriegt ihr auch keine Besprechung. Ganz einfach. Wenn ihr in eurem System nicht das ändert, was mir daran stört, dann beachte ich es eben nicht mehr. Ne? Ich lasse euch ja in Ruhe. So, jetzt habe ich genug gerantet. Hier geht's weiter mit Super Mario Adventures. Und da gab es eben am gratis Leseprobentag schon eine Leseprobe zu. Das habe ich auch, das Heft. Aber habe ich auch großen Wert drauf gekriegt, dass ich das bekommen würde. Und habe mich dann sehr auf den fertigen Band gefreut, der, glaube ich, diesen Sommer schon erschienen ist. Ich glaube, im Mai, Juni, Juli, irgendwann schon ein bisschen was her. Habe ich auch witzigerweise in den allermeisten Buchhandlungen ausliegen sehen. Also hier in Leipzig hatten sie im Paunsdorf Center, glaube ich, in dem Thalianer Ausgabe. Ich habe es dann auch irgendwo nochmal in einem anderen hier in, wie hieß denn der Comic Shop, wo wir neulich waren? Ich bin so ein, der Leipziger da hinten am Gewandhaus. Ich habe vergessen, wo der Comic Shop hieß, der, wo ich demnächst häufig hingehe. Comic-Combo? War mal eine Comic-Combo? Ich weiß es nicht. Selber. Wir haben ja 2. Nun ja, ich kenne mich noch nicht so gut aus hier in Leipzig. Ich bin noch nicht so ganz fit. Hier geht's weiter mit, ich glaube, das habe ich schon gesagt, Super Mario Adventures von Kentaro Takekuma und Charlie Nozawa. Das klingt im ersten Moment, glaube ich, relativ japanisch. Das Team dahinter ist auch japanisch veröffentlicht worden, sind die Comics damals aber Anfang der 90er Jahre im Nintendo Power Magazin, also dem offiziellen amerikanischen Nintendo Magazin. Und immer so ein bisschen als Backup-Geschichte, so ein bisschen so als Rausschmeißer für die Hefte. Und das hat, glaube ich, jetzt irgendwie 13 Kapitel, dieses Buch. Es ist auch nicht besonders dick, es ist groß. Also es hat wirklich so Magazingröße, was den Seiten auch sehr gerecht wird. Es ist aber eben nicht relativ dick, also es ist schon wie so ein, weiß ich nicht, kann man das beschreiben, wie ein Schulbuch, ein größeres, ein Arbeitsbuch vom Format, also schon Magazingröße, wie gesagt, aber eben leider, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht besonders dick, und die Dicke, die es hat, hat es aufgrund des dann doch relativ stabilen Papiers. Wenn man jetzt hier irgendwie Super Mario World als Comic erwartet, weil das ist ungefähr die Zeit und auch der Stil, der hier ein bisschen bedient wird, der wird ein bisschen enttäuscht sein, weil tatsächlich das nicht das Thema ist. Es treten Figuren und auch so ein bisschen so Plot-Elemente aus Super Mario World hier mit auf. Allerdings macht die Geschichte was ganz Eigenes. Also es ist auch, ich würde es fast sagen, schon ein sehr japanischer Manga-esker Ansatz. Leserichtung ist allerdings westlich, also eben von ganz normal vorne nach hinten und nicht von hinten nach vorne, wie es bei Mangas der Fall ist. Es soll aber, wie ich mal, ich glaube, beim Neko Café gehört habe, bis heute einen regelmäßigen Mario-Manga auch geben. Der soll immer noch laufen, keine Ahnung. Was hier aber gemacht wird, das ist ein ziemlicher Gag-Manga oder ein Gag-Comic, der sich selber eben auch nicht besonders ernst nimmt, und die einzelnen Geschichten sind immer nur so, weiß ich nicht, 4 oder 8 Seiten lang. Viel mehr passiert hier nicht. Und es ist sehr überdreht. Es ist auch, also es ist im Grunde genommen wirklich eher ein Manga-Stil, der hier transportiert wird, als ein Comic-Stil. Und sehr dynamisch, sehr, sehr bunt, auch schön koloriert. Und es ist einfach Mario, wie man ihn so in Comicform hier nicht kennt. Hier in Deutschland kennt man Comics von Nintendo ja hauptsächlich eben durch die Comics aus dem Club Nintendo Magazin, die es ja hier auch gegeben hat. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, in einer Folge, die hieß Sag niemals Hollerö. Sucht ihr das einfach mal raus. Da habe ich auch schon groß angelegt über die deutschen Nintendo Comics gesprochen. Und es geht in eine ähnliche Richtung. Ich weiß gar nicht, ob alles, was in den deutschen Nintendo Comics passiert ist, auch immer in Deutschland produziert worden ist. Ein Teil auf jeden Fall. Und wenn es eine Übersetzung gewesen ist, dann kamen die in der Regel auch von Cloud M. Mäuse. Da legt er selber großen Wert drauf, dass er so genannt wird und auch so heißt. Und die Übersetzungen sind dann eben auch entsprechend, und auch dieses Schlagwort Hollerö, das kommt ja aus zum Teil Nintendo-Spielen, die Mäuse übersetzt hat. Das ist ja so ein Schlagwort, was er da eingeführt hat. Und das ist ungefähr das, was man hier bekommt, aber so ein bisschen mehr einen japanischeren Zeichenstil, als man das vielleicht jetzt in einem Comic erwarten würde. Das Ganze geht natürlich so ein bisschen um Spielmechaniken, die in den Mario-Spielen unterwegs sind. Also man hat auch dieses Super Cape, mit dem sich mit dem Mario fliegen kann und so weiter und so fort. Man hat auch die Koopalings, gegen die Mario, Peach und Luigi und auch Yoshi dann eben kämpfen müssen und sowas. Von der Zeichnung her ist es eher so ein bisschen Chibi-mäßig, also es sind jetzt nicht so die schon ein bisschen die Videospielfiguren, aber gerade Bowser oder King Cooper oder wie man ihn auch gerne nennen möchte, ist tatsächlich eher ein bisschen kleiner und gedrungener, ein bisschen Chibi-mäßiger, und das ist auch ein Stil, den man dann gut finden muss. Also man wird jetzt hier nicht irgendwie den Mario Odyssey-Stil wiederfinden oder irgendwas in der Richtung, sondern es ist eben eher so ein Kinder-Chibi-Style. Von der Kolorierung hat es mir sehr gut gefallen. Es ist sehr schön bunt auch. Man sieht schon, dass man so ein bisschen die Masters genommen hat aus den 90ern, also da wahrscheinlich einfach die Seiten digitalisiert hat, ein bisschen aufgehübscht hat. Es hat schon so einen Buntstifte-Charme, hätte ich fast gesagt. Aber kommt durch das Papier, das matte Papier, dieses sehr, sehr feste Papier, sehr gut zur Geltung. Also ich mag auch Comics mit so einem Papier sehr gerne, weil man die einfach gut anfassen kann und nicht Angst haben muss, dass die bei dem leisesten Hachi kaputt gehen. Es ist sehr witzig. Ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr bei einem Comic so laut gelacht wie bei dem hier. Es ist aber auch relativ zügig wieder vorbei und es passiert nicht besonders viel. Also Gehalt kann man hier auch nicht erwarten. Wenn ihr Hardcore-Mario-Fan seid oder Videospiel-Fan oder Retro-Fan, dann greift hier auf jeden Fall mal zu, weil das auf Deutsch zu bekommen schon ein ziemlich cooles Ding ist. Ich warte ja immer noch so darauf, entweder eine Originalausgabe aus Amerika zu bekommen oder das mal irgendwann nach Deutschland gebracht zu bekommen. Schönen Gruß an Kase. Aber Anfang der 90er Jahre hat auch Valiant, also die man heute eben für so rein kennt wie Faith oder weiß ich nicht, Unity oder solche, weiß ich nicht, Archer und Armstrong oder sowas, die haben in den 90ern angefangen mit Lizenzcomics und haben eben auch tatsächlich Mario, Super Mario Comics gemacht. Und die hätte ich noch mal gerne wieder. Also entweder muss ich mir wirklich den Originalband besorgen. Da werde ich mal bei eBay checken. Aber die hätte ich wirklich nochmal eine schöne Ausgabe auf Deutsch, also weil das ist halt richtig viel, das ist nochmal eine Ecke härter, hätte ich fast gesagt, aber nochmal eine Ecke lustiger auch, eine Ecke bunter auch, ein bisschen abgedrehter, noch ein bisschen mehr weg von dem, was Mario in den Videospielen eigentlich ist. Also trotzdem, dass natürlich hier in diesem Comic ein ganz eigenständiges Ding ist, was mit Super Mario World an sich nicht so viel zu tun hat, ist es auch nicht so besonders nah an dem Videospiel selber. Also es macht sehr viel Eigenes. Und das allerletzte Kapitel spielt dann sogar noch auf Six Golden Coins an, also was Gameboy-Spieler, taucht nämlich auch zum allerersten Mal Wario auf. Und das Comic, was Valiant damals gemacht hat, wo auch ein gewisser Joe Quesada damals, ich glaube, auf zwei Seiten koloriert hat oder irgendwie sowas, seine ersten Gehversuche im Comic-Bereich übrigens, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist in dem Valiant-Comic noch weiter weg. Also da fahren die an den Strand und machen irgendwelche Abenteuer oder, weiß ich nicht, fahren auf Klassenfahrt oder keine Ahnung, es ist total schräg. Das möchte ich wirklich nochmal auf Deutsch haben, das finde ich nice. Oder ich besorge mir da mal die US-Ausgabe. Ich habe die schon mal irgendwo gelesen. Also von daher, ich kenne die Comics. Ich weiß, was da passiert, aber so eine schöne gedruckte Ausgabe wäre mal ganz sexy. Die sind auch besser als das, was hier passiert. Aber das ist in jedem Fall auch richtig, richtig gut und sollte man mitgenommen haben. Kostet 12 Euro, was ich, na, also ist im Grunde genommen vom Inhalt her gleich wie der Flix Spirou. Kann man ganz gut vergleichen. Deswegen ist der Preis auch wohl angemessen. 12 Euro muss man aber auch erstmal überhaben und die Zielgruppe werden schon, also Zielgruppe ist hier eher Kinder und Mario-Fans. Fand ich aber auch gut, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, das soll es schon fast gewesen sein. Ich mache jetzt hier noch die noch relativ neue Kategorie Nerd Commendations, die noch gar nicht so alt ist, tatsächlich. Und die könnt ihr immer kriegen auf Twitter unter dem Hashtag NerdCommendation, so wie man spricht, Nerd und dann Commendation, so wie Recommendation, Empfehlung, aber nur mit einem Nerd vorne dran. Und da empfehle ich euch YouTube-Videos oder Dinge, die mir so aufgefallen sind. In der Regel sind's halt YouTube-Videos. So, und ich habe das hier schon mal aufgemacht. Ich habe mich vorbereitet, man soll es kaum glauben. Und zwar Pushing Up Roses, die sonst Videospiel Reviews macht von so alten Adventure-Games, also King's Quest 1 bis 1200, macht inzwischen auch so ein bisschen so Serien-Reviews und die hat ein Review-Video gemacht, ein Rückschau-Video, ein wie sagt man, ein retrospektives Video, so rum, auf Duck, auf die Trickserie Duck, die ich als Kind auch relativ, als Jugendlicher auch relativ häufig geguckt habe, aber mit der auch nie so wirklich warm geworden sind und sie hat die Serie wohl sehr, sehr gerne und redet darüber. Pushing Up Roses gehört wahrscheinlich momentan auch zu meinen Lieblings-YouTuberinnen auch tatsächlich. Also sie ist eine der wenigen weiblichen YouTuberinnen, die ich sehr, sehr gerne gucke. Und es gibt leider nicht besonders viele gute weibliche. Also Kim Justice gehört auch dazu, die einen ziemlich geilen Retro-Kanal hat, sehr gut journalistisch aufbereitet. Aber Pushing Up Roses hat durch ihren Adventure-Spiel-Fokus nochmal einen ganz, ganz eigenen Fokus. Ne? Dann Power Rangers Unworthy, ein Fanfilm. Und ich habe dazu geschrieben, ich habe schon den einen oder anderen okayen Power Rangers Fanfilm gesehen, aber dieser ist fantastisch. Und Power Rangers Unworthy ist wirklich fantastisch. Also das Ding hat fast, das ist nicht unbedingt ein Lob, aber fast Power Rangers Qualität. Ne? Also auch mit einem kleinen Team an Darstellenden und Stuntmen und sowas. Und die Kostüme sind zum Teil ganz anders. Es ist halt nicht einfach nur Cosplay und dann ein bisschen rumhüpfen, sondern es ist wirklich eine eigene Story. Ein bisschen so wie es aktuelle Comic-Universum, was ja auch so ein bisschen in den Fandom übergegriffen hat, was einfach auch so eine Art Multiverse inzwischen auch geworden ist, wo es auch diesen Lord Draken, weiß ich gar nicht, gibt, so diesen bösen Tommy, der hier auch auftritt und sowas, ist es richtig gut. Und ich gucke ja aktuell auch so ein bisschen Kamen Rider, das wird auch demnächst nochmal wieder Thema sein. Und es kommt an so ein paar Sachen, die ich bei Kamen Rider gesehen habe, schon ziemlich nah dran. Also Power Rangers Unworthy Fanfilm auf YouTube. Dann von dem gleichen Studio, die damals auch In a Heartbeat gemacht haben, ein neuer CGI-Film. Das ist, glaube ich, mal so eine Sammlung von Studentenprojekten. Und da gehört das hier nämlich auch dazu. Magical Mom ist ein bisschen Anime-esker. Dem Ganzen fehlt auch so ein bisschen so diese anrührerische Liebesbotschaft, die In a Heartbeat hatte. Natürlich, da kommt auch nichts dran, war für mich auch so ein bisschen der Film des Jahres. Und Magical Mom geht eher in so eine Anime-Richtung, sieht aber ganz ähnlich aus. Viele haben kritisiert, dass es nicht so toll ist wie in der Heartbeat, wo ich gesagt habe, ja, hört doch mal auf, Sachen immer miteinander zu vergleichen. Sachen können auch in sich gut sein und müssen nicht immer mit was verglichen werden. Dann ein Caillou the Grown Up, also auf dieser Zeichentrickserie Caillou basierend. Da geht's um, also was ist, wenn der irgendwie Anfang 20 ist und wie funktioniert das? Das ist schweinewitzig. Kommt von einem YouTube-Kanal, der öfter mal so Parodie-Trickfilme macht. Ich habe noch nichts anderes von denen gesehen. Aber dieses Caillou-Ding trifft für mich als Parodie einfach sehr, sehr gut das, was an dieser Caillou-Serie einfach komplett falsch läuft. Und das kann man sich dann auch gerne nochmal angucken. Als nächstes habe ich das, was uns meiner Meinung nach in dem Podcast dazu nicht besonders gut gelungen ist, nämlich so einen Blick auch so ein bisschen auf das Drumherum zu werfen. Emara, An Introduction to Middle Eastern Animation. Da wird eben Emara genommen, diese ja arabische Superhelden-Serie, die wir hier neulich mal bei Nerd und Nerd besprochen haben. Und so ein bisschen geguckt, was ist eigentlich außerhalb dessen früher so im Mittleren Osten an Animationen unterwegs gewesen und was für eine Tradition gibt's da tatsächlich? Es gibt zwar schon eine Tradition von Animationsserien und Filmen, aber eben nicht sowas wie eine richtige Industrie, so in dem Sinne. Und woran das liegt und was da passiert und wie das alles zusammenhängt, das macht Kathman Henry in seinem Video sehr, sehr gut. Habe ich dort fast 20 Minuten, ist ein ziemlich dickes Ding, dickes Essay, reich bewildert. Da kommt, glaube ich, auch die Regisseurin nochmal irgendwie zu Wort, die wir hier auch nicht angesprochen haben. Schön aufbereitet. Schönes Video, kann ich nur empfehlen. Emara, An Introduction to Middle Eastern Animation. Und dann unser Lieblingsthema, über das wir hier an dieser Stelle auch nochmal demnächst reden werden. Digimon Frontier. YouTuber Billiam hat sich so ein bisschen auch dem Digimon-Thema angenommen und bespricht die Staffeln so nach und nach. Und Digimon Frontier gehört ja auch zu den Serienstaffeln von Digimon, die ich nicht mag. Wir werden das ganze Thema aber da kommen wir dann gleich nochmal zu, auf diesem Kanal auch nochmal besprechen. Digimon Frontier wird hier auch nochmal stattfinden. Ja, das waren die Nerd Commendations für diese Folge und dann kommen wir fast zum Ende, aber noch so ein bisschen zur Nerd-Programm-Show. Genau, wie ihr vielleicht gemerkt habt, hat sich der Rhythmus ein bisschen verändert, also die Sendung mit dem Nerd wird jetzt tendenziell eher am Ende des Monats stattfinden. Einfach damit ich die Möglichkeit habe, am Ende des Monats mich so hinzusetzen, zurückzublicken, was ist passiert, was habe ich gelesen und so weiter und so fort. So wird es wahrscheinlich erstmal bleiben. Und dementsprechend wird der König der Podcast ein bisschen weiter in die Mitte des Monats fallen, was eigentlich auch ganz angenehm ist. Wie sieht's bei uns in den nächsten 4 Wochen aus? Am 7.10., also direkt nächsten Sonntag, geht's tatsächlich schon weiter mit Digimon. Da wird nämlich die von mir eben angesprochene Digimon Frontier Besprechung gesendet werden. Und zwar wird die mit Zavex vom Nikocafé Podcast stattfinden. Der hat nämlich behauptet, Digimon Frontier sei die allerbeste Staffel von Digimon und es gäbe keine bessere und die wäre so super toll. Und er hat Unrecht. Und das versuchen wir ich glaube, das hat fast 1,5 Stunden gedauert in diesem Gespräch, so ein bisschen zu erörtern und zu eruieren und ob er Recht hat oder Unrecht hat oder ob wir Unrecht haben und er Recht und oder Recht oder Unrecht und hast du nicht gesehen. Ich kann es ja mal spoilern, ich finde Digimon Frontier immer noch doof, aber hört euch das Gespräch mal an, ist ganz interessant geworden, glaube ich. Am 14.10., also in der Woche da drauf, hören wir nochmal Nerd, Nerd, Nerd. Da erscheint dann die zweite Büchersendung. Die erste habt ihr ja schon vor ein paar Wochen gehört. Wir haben einen Abend hier gesessen und haben Bücher sortiert, ein bisschen Bier getrunken und Kathi hat über Bücher erzählt. Da wird es am 14.10. weitergehen mit dem zweiten und letzten Teil dieses Crossovers zwischen ihrem Podcast Personal Buchführung und hier eben Nerd, Nerd, Nerd. Dann am 21.10. geht's weiter mit Godzilla beim König der Podcasts. Da rede ich mit Gary, den ihr schon ein paar Mal gehört habt, der auch bei der ersten Godzilla-Anime-Besprechung dabei gewesen ist, und dem Stefan, dem Donnerkeil, der, glaube ich, bei Echokraut, bei dem Rollenspiel-Podcast hauptsächlich zu hören ist und auch beim Game Talk, mit den beiden über den zweiten Godzilla-Anime. Das hört ihr Ende Oktober am 21.10. Der dritte Godzilla-Anime steht uns dann, ich glaube, im November ins Haus. Mal gucken, wie wir den besprochen haben. Genau. Und dann hören wir am 28.10.2018 hören wir uns schon wieder mit einer weiteren seine Unterm Nerd da dann schon, ich glaube, mittlerweile zum 58. Mal. Es wird immer mehr. Und das ist der Oktober bei uns. Wir haben, das hatte ich, glaube ich, aber auch schon mal erwähnt, den kompletten Rest des Jahres, den Rest des Jahres durchgeplant. Da kommt noch einiges auf euch zu. Ich kann es schon mal vorwegnehmen, wir werden dieses Jahr die Weihnachtsgala vom letzten Jahr nicht wiederholen. Also falls ihr euch jetzt irgendwie schon freudig die Hände gerieben habt, weil ihr dieses Jahr dabei sein wollt, das wird es frühestens nächstes Jahr nochmal geben. Wir machen dieses Jahr aber zu Weihnachten trotzdem noch was Besonderes. Das hört ihr dann aber, wird aber dann angekündigt, wenn es soweit ist. Ja, das war's schon für heute. Das war die Insider und dem Nerd für den Monat September. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Aufnehmen. Das war jetzt auch mal wieder eine kurze und knackige und zubbelige knappe Stunde. Und ja, das soll es gewesen sein. Auf Wieder Nerd! Sendung mit dem Nerd.